Da liegt ja was. Was ist denn das? Es ist ein Rittersmann, der nicht mehr weiter kann. Er liegt so fest. Er liegt so lange. Mir ist um seine Beinkleider bange. Er stöhnt und seufzt, als wie besessen. O Herr, was hat er ausgefressen? Da lob ich mir ein friedliches Gewissen. Die Unschuld ist das beste Ruhekissen. Die Schulden sind der Güter höchstes nicht. Der Übel größtes aber ist die Zahlungspflicht. Frisch alle miteinander mit lautem Sing und Song. Ein frohem Liederklang wird wieder weg zu lang. Links, rechts, streng im Takt, rein fest angepackt, rasch voran, Mann an Mann, auf der neuen Bahn. Da links, rechts, streng im Takt, rein fest angepackt, rasch voran, Mann an Mann, auf der neuen Bahn. Dort ziehet der Gesangverein und kehret nimmer. Ausgewiesen vom Landgrafen ward er für immer. Landgraf liebt die Musik, wie sie war, wie sie ist, nicht wie sie sein wird. Und deswegen verschließt er streng sein Ohr, dieser neuere Schar. Noch auf 6 Wochen länger als auf immer da. Die Schäferknechte seh ich lümmeln. Ja, wunderschön ist dieses Leben und wer darin vergnügt zu sein. Drum werde ich mir die Ehre geben, mich dieser schönen Welt zu freuen. Heil euch, gegrüßet Zeitgüter der Erde, Tugend und Ehrbarkeit, Erbsen und Kohl, Freiheit und Tatendurst, Schinken und Leberwurst, wie tut ihr gar so wohl, Liebe und Schnupftabak, himmlischer Vorgeschmack, herrlich Pläsier, Schrumm! Doch ach! Es drückt mich schwer der Sündenlast, es lässt mir keine Ruhe und keine Rast. Und weh, was fällt mir jetzt noch ein? Ich bin verliebt noch obendrein. Auf Landgraf Purzels Liese bin ich ganz versessen, das hätte ich jetzt auf Ehre bald vergessen. Wie soll ich vor die Holde treten, beladen schwer mit Missetäten? Und kann ich's vor ihr zu erscheinen wagen, im selben Kleid, das bei der Venus sich getragen? Nein, nein! Doch wer macht auf Kredit mir neue Kleider? O Himmel, sende du mir einen Zukunftsschneider. Ich habe kein Jackett als dieses Schößlose und das ist meine einzige Rittersommerhose. Was soll ich treiben, ach, was soll ich tun? Ich leg mich wieder hin und werd ein bisschen ruhen. Gefährlich ist's, bleib ich hier länger sitzen. Der Landgraf naht mit seinen Sonntagsschützen. Es jagt und schreit heran, der Mann, es jagt und schreit heran. uns läuft das Wild von dannen. Das Jagen ist gar schwierig. Gar schwierig, ja. Drum jausne, Freunde, hier ich. Jausne, hier ich, ja. Mich deucht, das Hochwild will mich äffen, wenn ich in meiner Waldung birsch. Ich konnte heut das Tier nicht treffen, mir scheint, es war ein Zukunftshirsch. Gebraten auf dem Teller trifft man die Hirsche gut. Da schwillt so heiß das Blut im wilden Jägermut. Rara, rara, rara, die Jausenzeit ist lang. Ali, hallo, Ali, hallo, rara, wawa, rara, wawa. Ihr Freunde, seht, soll sich mein Auge irren? Hier liegt ein fremder Rittersmann spazieren. Ich glaube gar, ich kenne diesen Wanderer. Entweder ist es oder ist ein anderer. Zwar wen euer Gnaden meinen, weiß ich nicht, doch hat er ein sehr ähnliches Gesicht. Gleicht er nicht dem Tannhäuser? Sagt es offen. Ja, in der Tat. Na, ich find ihn gut getroffen. Der längst Vermisste weilt hier in der Stille. Es klopft mein Herz. Wo habe ich meine Brille? Die Brille? Die Brille? Die Brille? Die Brille. Ja, sie haben sie auf der Nase. Ja. So was Blödes. Er ist's. Er ist's. Oh, Freunde, sehet doch. Der edle Heinrich. Er lebt noch. Lass dich umarmen, Sängerfreund. Doch warte. Von wannen lautet deines Passes Karte? Fragt nicht, in jenem Land, wo ich gewesen, gibt's keinen Pass, dort kann man gar nicht lesen. Wo man nicht lesen kann, da wird auch nichts geschrieben. Oh, herrlich Wunderland, warum bist du nicht dort geblieben? Zerknirschet nah ich euch im stillen Trabe, o wüsstet ihr, wo ich gewesen habe. Na, wo bist du denn gewesen, mein lieber, lieber Freund? Mein lieber Freund. Mein lieber, lieber Freund. Das kann ich euch nicht sagen, gnädiger Herr. Das kann er euch nicht sagen, gnädiger Herr. Da warnst du dich nur amüsiert hast, lieber Freund. Mein lieber Freund, mein lieber Freund, mehr als ich sollte, gnädiger Herr, mehr als er sollte, gnädiger Herr. Jetzt aber bleibst bei uns, mein lieber, lieber Freund. Jetzt aber bleibst bei uns, mein lieber, lieber Freund. Es ging wohl, aber es geht nicht, gnädiger Herr. Es ging wohl, aber es geht nicht, gnädiger Herr. Es ging wohl, aber es geht nicht, es ging wohl, aber es geht nicht. Es ging wohl, aber es geht nicht. Es geht nicht, es geht nicht. Du bleibst bei uns nicht? Sprich, wo willst du hin? Oh, lass mich, Herr, ihr ahnt nicht, was ich bin. Du sollst wie Ender wieder mit uns singen. Wie ein gebrochenes Heferl würde ich klingen. Sollst mit uns kämpfen in dem Sängerreigen. Mein Freund, vergönne mir zu schweigen. Ihr Freunde, seid nun still. Ich raune ihm jetzt ganz leise mit Gebrüll etwas ins Ohr. Wohlan, denk an Elisabeth. Elisabeth. O, bleibe, wo Elisa weilt. Du hast dir ja den Kopf verkeilt. Bereit dir keine Liebesqual, sonst springt sie noch in den Kanal. Oh, bleibe, wo Elisa weilt. Ich bleibe, wo Elisa Roland, du bleibst, so kommt denn alle zur Wartburg in die Sängerhalle. Ich geb dort heute Soirei mit etwas Sängerkampf dabei. Bringt mein arabisch stehenden Ross und folget mir im Jägerdross. Und dass die dummen Leute nicht etwa glauben, wir schossen nichts, so kauft 200 wilde Tauben, 6 Schock Fasanen, eines Ebers hinters Viertel, hängt's euch als Jagdtrophäen an die Gürtel. Bewundernd rauscht der Wald in allen Zweigen, das Schlachtross klingt und die Trompeten steigen.